Erster wehe den Anführern, die die Schafe meiner Weide vernichten und sie in alle Richtungen vertreiben, sagt der Herr. Zweiter deshalb sagt der Herr über die Anführer, ihr habt mein Volk nicht beschützt, sondern vertrieben, weshalb ich euch nun für eure bösen Taten bestrafen werde. Dritter, ich werde jedoch den Rest meines Volkes aus allen Ländern zurückholen, in die ich sie vertrieben habe, damit sie in ihrer Heimat wieder zahlreich werden. Vierter, ich werde neue Anführer einsetzen, die sich um sie kümmern, so dass niemand mehr Angst haben muss oder verloren geht, verspricht der Herr. Fünfter, es kommt die Zeit, in der ich einen gerechten Nachkommen Davids einsetzen werde, damit er als weiser König für Gerechtigkeit im Land sorgt. Sechster, während seiner Herrschaft wird Juda gerettet werden und Israel in Sicherheit leben, und man wird ihn, der Herr ist unsere Gerechtigkeit, nennen. Siebter, deshalb wird man in Zukunft nicht mehr schwören, so wahr der Herr lebt, der Israel aus Ägypten befreit hat, sondern man wird anders sprechen. Achter, man wird sagen, so wahr der Herr lebt, der die Nachkommen Israels aus dem Norden zurückgebracht hat, damit sie wieder in ihrem eigenen Land wohnen können. Neunter, über die Propheten sage ich, mein Herz ist gebrochen und ich zittere am ganzen Körper, weil die heiligen Worte des Herrn mich tief erschüttert haben. Zehnter, das Land ist voller Menschen, die Gott untreu sind, weshalb die Natur leidet und die Weiden vertrocknen, während die Menschen ihre Kraft für das Böse nutzen. Elfter, sowohl die Propheten als auch die Priester sind gottlos, denn ich habe sogar in meinem eigenen Tempel ihre Bosheit entdeckt, sagt der Herr. Zwölfter, deshalb wird ihr Weg so gefährlich wie eine rutschige Stelle in der Dunkelheit sein, auf der sie stürzen, wenn ich das Unheil über sie bringe. Dreizehnter, ich habe gesehen, dass die Propheten in Samaria Unsinn redeten, weil sie im Namen des Gottes Baal prophezeiten und mein Volk Israel damit in die Irre führten. Vierzehnter, in Jerusalem sehe ich jedoch Schreckliches, denn die Propheten lügen und unterstützen Verbrecher, so dass sie für mich wie die Bewohner von Sodom und Gomorra sind. Fünfzehnter, deshalb wird der Herr sie mit bitterer Nahrung und giftigem Wasser bestrafen, weil von den Propheten Jerusalems aus die Gottlosigkeit über das ganze Land gekommen ist. Sechzehnter, der Herr warnt euch, hört nicht auf die Worte dieser Propheten, da sie euch nur täuschen und Visionen erzählen, die sie sich selbst ausgedacht haben. Siebzehnter, sie sagen zu denen, die mich ablehnen, dass sie Frieden haben werden, und versprechen sogar den Eigensinnigen, dass ihnen kein Unglück passieren kann. Achtzehnter, aber wer von ihnen war wirklich im Rat des Herrn dabei, um sein Wort zu hören und es den Menschen treu mitzuteilen? Neunzehnter, der Zorn des Herrn bricht bereits wie ein gewaltiger Sturm los, der über die Köpfe der Gottlosen fegt, die Böses tun. Zwanzigster, der Zorn des Herrn wird erst aufhören, wenn er seine Pläne vollständig ausgeführt hat, was ihr in der Zukunft ganz klar verstehen werdet. 21. Ich habe diese Propheten nicht geschickt, obwohl sie losgelaufen sind, und ich habe nicht zu ihnen gesprochen, obwohl sie prophezeiten. 22. Wenn sie wirklich meine Botschaft gehört hätten, dann hätten sie mein Volk vor seinem bösen Verhalten gewarnt und es umkehren lassen. 23. Bin ich etwa nur ein Gott, der in der Nähe ist, oder bin ich nicht auch ein Gott, der alles in der Ferne sieht? Fragt der Herr. 24. Kann sich jemand in einem Versteck verbergen, an dem ich ihn nicht finden kann, wo ich doch Himmel und Erde vollständig ausfülle? 25. Ich habe genau gehört, wie die Propheten Lügen prophezeien und behaupten, sie hätten in der Nacht einen besonderen Traum von mir empfangen. 26. Wie lange wollen diese Propheten noch weitermachen, die nur Lügen verbreiten und sich diesen Betrug selbst ausdenken? 27. Versuchen sie durch ihre erzählten Träume zu erreichen, dass mein Volk meinen Namen vergisst, so wie ihre Vorfahren mich wegen des Gottes Baal vergessen haben? 28. Ein Prophet darf seinen Traum gerne erzählen, aber wer mein wahres Wort empfangen hat, soll es auch ehrlich weitergeben, denn Stroh und Korn sind verschieden. 29. Ist mein Wort nicht wie ein brennendes Feuer oder wie ein schwerer Hammer, der sogar harte Felsen zertrümmert? Fragt der Herr. 30. Deshalb werde ich gegen die Propheten vorgehen, die meine Worte voneinander stehlen und sie als ihre eigenen ausgeben, sagt der Herr. 31. Ich werde die Propheten bestrafen, die einfach ihre eigenen Worte benutzen und behaupten, dass diese direkt von Gott kommen würden. 32. Ich wende mich gegen diejenigen, die mit erfundenen Träumen lügen und mein Volk durch ihre Leichtfertigkeit in die Irre führen, obwohl ich ihnen keinen Auftrag gab. 33. Wenn dich jemand fragt, was die Last des Herrn ist, dann antworte ihnen, ihr selbst seid die Last, und ich werde euch abwerfen, sagt der Herr. 34. Wenn ein Prophet oder ein Priester trotzdem noch spöttisch von der Last des Herrn spricht, werde ich ihn und seine ganze Familie bestrafen. 35. Ihr solltet lieber untereinander fragen, was hat der Herr geantwortet, oder was hat der Herr uns heute mitgeteilt. 36. Benutzt den Ausdruck Last des Herrn nicht mehr, denn sonst wird das eigene Wort zur Last, weil ihr die Worte des lebendigen Gottes verdreht habt. 37. Fragt den Propheten stattdessen ganz einfach, was hat der Herr dir geantwortet, oder was hat der Herr zu uns gesagt. 38. Wenn ihr jedoch weiterhin von der Last des Herrn sprecht, obwohl ich es euch ausdrücklich befohlen habe, dann wird das schwere Folgen haben. 39. Deshalb werde ich euch ganz sicher wegheben und euch zusammen mit dieser Stadt, die ich euren Vorfahren gab, aus meiner Nähe wegwerfen. 40. Ich werde dafür sorgen, dass ihr für immer Schande erleidet, die niemals vergessen wird, weil ihr euch so verhalten habt.